Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 75. Ich bin der Andi und wir schreiben das Jahr 2022. Hatte ich vor, zum Jahresende 2021 noch eine Konserve aufzunehmen? Ich glaube schon, doch dann kam alles anders. Das nasse Wetter zwischen Weihnachten und Neujahr ließ mich im Haus schrittieren, will sagen, ich hörte Podcast. Dann zickte der 3D-Drucker und als das Modell dann endlich fertig war, wollte es noch koloriert werden. Urplötzlich war Silvester und da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Deshalb kann ich euch an dieser Stelle ein gutes und gesundes Jahr 2022 wünschen, sowie einen guten Übergang gehabt zu haben. Apropos Jahr 2022. Seid ihr gut reingekommen? Habt ihr euch nix weggesprengt? Eigentlich herrschte ja Böller-Verkaufsverbot, aber der gewiefte Böllerist hat sich mutmaßlich frühzeitig eingedeckt. Zum Beispiel zur Jahresmitte beim Großdiscounter mit Gewerbeschein oder im nahen Ausland. Alternativ wurde letztes Jahr nicht alles rausgehauen und es lagerten noch Altbestände im Haus. Nach dem obligatorischen Anstoßen bin ich neugierig rausgegangen, um gegebenenfalls doch die eine oder andere Rakete leuchten zu sehen. Obwohl ich mit weniger gerechnet hatte, war da ordentlich Krawall und weil ich's angekündigt hatte, hier ein kurzer Ausschnitt. Ja, Silvester 2021, sprich Neujahr 2022. Ich bin mal kurz rausgegangen. Böller wird ja nicht verkauft, aber ja, gekauft haben sie ja noch viel oder Restbestände. Ja, Fazit, wir hatten schon mal ein bisschen mehr. Das ist jetzt nix. Der ein oder andere, der kriegt es ja vielleicht noch geregelt. Ein paar Leute haben es auch geschafft, sich eine schicke Batterie zu kaufen irgendwo. Aber das große Feuerwerk bleibt aus. Wir wartet. Das Einzige, was man so hört. Ja, das ist mal wieder schön. Das Einzige, was man so hört, sind die dauerbellenden Hunde, denen das alles nicht so gefällt. Ah. Dann gehen wir mal wieder rein. Das war's dann auch schon. Danach habe ich mir noch einen Klassiker gegeben. Ein Herz und eine Seele, Silvesterpunsch. Und dann reicht es auch. Überhaupt war es ein langweiliger Abend gewesen. Einmal im Jahr wird das Raclette ausgepackt und dann gibt's heißen Käse aus Pfännchen. Ha, das ist ja gar kein echtes Raclette. Beim echten, einzig wahren Raclette wird die Käseleibhälfte mit der Schnittkante unter einem Heizelement platziert. Dieses schmilzt den Käse oberflächlich auf, dann nimmt der versierte Racletteur den Leib und streicht mit der Rückseite des Messers den geschmolzenen Käse auf den Teller des Bedürftigen. So nämlich, und nicht anders, sagen sie, ginge das. Raclette habe aber auch gar nichts mit Tischgrill und Pfännchen zu tun. Naja, irgendwie haben sie nicht ganz unrecht, denn diese Grillplatte macht erfahrungsgemäß viel Gestank und Fettdunst und neigt dazu, kleine Rindfleischstückchen in zähe Fleischstreifen zu verwandeln. Aus diesem Grund grillen wir das Fleisch separat auf dem Kontaktgrill. Da bekommt jeder das Steak wie gewünscht und der Dunst geht über die Dunstabzugshaube raus. Theoretisch. Vom Raclette-Grill nutzen wir lediglich die Pfännchen, um Käse zu schmelzen. Grundsätzlich bräuchte man den gar nicht, wenn man eine Tischpfanne hätte. Darin könnte man den Käse in größerer Menge schmelzen und ihn über die Kartoffeln schütten. Gibt es eigentlich Käsekocher? Ein Ding wie ein Wasserkocher, nur Zieltemperatur geregelt. Ein halbes Kilo Käse reinwerfen, einschalten und der Käse wird knapp über Schmelztemperatur gehalten. Dann drapiert man sich Kartoffeln, Pilze, Mais, Rosenkohl und Gürkchen auf dem Teller und schüttet sich über die Ausgusstülle des Käsekochers die benötigte Menge Käse darüber. Das wäre famos. Denn was an Käse in so ein Pfännchen passt, reicht meist nicht, weshalb ich in der Regel zwei Pfännchen parallel oder im Wechsel nutze. Denn es dauert gute 5 Minuten, bis ein neues Pfännchen Käse geschmolzen ist. In einem Käsekocher wäre hingegen flüssiger Käse jederzeit in ausreichender Menge vorhanden. Zudem hätte man mehr Platz auf dem Tisch. Ich brauche unbedingt einen Käsekocher. Und eine neue Dunstabzugshaube. Die Küche ist nämlich schon was älter. Es ist diese Art Küche, wie man sie in den 80ern hatte. Einbauküche, Front Eiche mit zu niedriger Arbeitsplattenhöhe und zu tief hängenden Oberschränken. Aber die war noch gut damals und auch heute tut sie noch, was sie soll. Im Laufe der Jahre habe ich sie mehrfach umgebaut und angepasst. Zum Beispiel gab es irgendwann einen neuen Herd mit Cerankochfeld. Ein Unterschrank musste einer Spülmaschine weichen und ein Ober- und Unterschrank dem großen Kühlschrank. Dafür musste ich zudem den Kopfkranz und die Arbeitsplatte kürzen. Dieses Silvester fiel dann unangenehm auf, dass die Dunstabzugshaube kaum noch saugte. Der Kontaktgrill brutzelte mit großer Hitze die Poren der Fleischstücke zu, während sich aufsteigender Dampf unter den Oberschränken verteilte. Nun, dass sie es nach 30 Jahren irgendwann hinter sich haben würde, war zu erwarten. Es ist eine dieser Abluftflachschirmhauben, die hinter dem Gewürzregal eingebaut ist. So ist die Front der Oberschränke ungebrochen und wenn man absaugen möchte, zieht man an der Leiste den vorderen Filterteil hervor. Bei Nichtgebrauch schiebt man ihn einfach wieder hinein. Als die Küche eingebaut wurde, hatte das Haus noch ein Flachdach. Von der Haube führten 40 cm Spiralschlauch zum Abluftrohr, das gerade durch das Dach ging. Obendrauf war eine Regenhaube. Fertig. Jahre später wurde das oftmals undichte Flachdach mit einem Walmdach überbaut. Im Zuge dessen hatte man das alte Abluftrohr mittels eines Aluflexrohrs mit dem neuen Dachdurchbruch verbunden. Nicht bedacht hatte man die Tatsache, dass der so entstandene Speicher, weil nicht ausbaufähig, unbeheizt war. So kam es bei Kälte, dass Wasserdampf innen am Abluftrohr kondensierte und zurücklief. Deswegen flog vor Jahren mal die Sicherung raus. Ich weiß das, weil ich damals die Haube ausgebaut hatte und feststellen musste, dass die Schiebekontaktschalter feucht und korrodiert waren. Diese Schalter dienten dazu, dass Abluft und Licht je nach Einstellung beim Herausziehen der Haube an- und beim Hereinschieben ausgingen. Praktisch, aber wegen des Kondensats blöd. Obwohl ich eine Art Kondensatfalle improvisiert hatte, hatte ich zudem die Schiebekontaktschalter entfernt und wasserdicht überbrückt. Seitdem funktioniert es ausfallfrei. Dumm nur, dass die Edelstahl-Fettfilter aufgrund ihrer Größe nicht in die Spülmaschine passen. Überhaupt haben Jahrzehnte Fettdunst dem Gerät zugesetzt und schleichend nahm die Absaugleistung immer mehr ab. Deshalb stank die Hütte neu ja immer noch, weshalb ich überlege, das Teil auszutauschen. Ich weiß nur noch nicht, gegen welches Fabrikat. Ordentlich Leistung sollte sie haben und dabei leise sein. Dabei landet man im mittleren Preissegment, wobei der Verkaufspreis schon mal die Hälfte bis 60% der Herstellerpreisempfehlung entspricht und diese UVP liegt gern oberhalb von 900 Euro. Liebes Lieschen, was ist denn das für eine Spanne? Und wenn ich schon mal bastle, könnte ich auch direkt neu mit festem PVC verrohren und einen neumodischen Kondensatabscheider ins Rohr einbauen, um das Kondenswasserproblem dauerhaft in den Griff zu bekommen. Überhaupt sollte ich bei näherer Betrachtung derartige Kondensatabscheider auch in die anderen Lüftungsrohre einbauen. Blöd nur, dass der Speicher keine ordentliche Stehhöhe hat. Das wird für mich ungelenkten dicken Sack eine ordentliche Quälerei, aber ich habe in Kürze noch eine Woche Urlaub. Da sollte sich was machen lassen. Da werde ich direkt mal fix das Zubehör beschaffen. So schnell hat man ein Projekt und damit einen guten Vorsatz fürs Jahr. Wie sehen eure Vorsätze für 2022 aus? Habt ihr welche oder macht ihr euch keinen Kopf, weil ihr sie ohnehin nicht einhaltet? Ich habe zwar über einiges nachgedacht, mir dann aber vorgenommen, aufzuhören, darüber nachzudenken. Wie ihr hört, kommen notwendige Änderungen ja sowieso. Was sich nicht geändert hat, war die neujährliche Schrittierrunde. Die haben wir mit der angedachten Instandsetzung des Geocaches der Holden verbunden, womit wir wieder in Burg landeten. Zudem hatte ich eine dumme Idee, doch hört selbst. Ja, blöd. Oder so. Aha. Park die jetzt da. Will die jetzt auch spazieren? Ja, wenn ich weiß es auch nicht. So, heute mal's Navi dabei. Auch nicht schlecht. Batterie soll ja voll sein, angeblich. Habe ich zu Hause geguckt. Hat sie gesagt, könnte funktionieren. Man weiß es nicht. Ich sowieso nicht. Das ist der Nachteil an diesen Jacken. Ja, die bräuchten hier so ein kleines Loch für ein Mikrofonkabel oder für ein Kopfhörerkabel oder so. Haben sie aber nicht. Also heißt es für mich jetzt entweder frieren oder irgendwie, naja, oder das Kabel oben aus dem Hals raushängen zu lassen, also aus dem Halsausschnitt, weiß auch nicht. Ja, Neujahr 2022, frohes Neues und so. Wie erwartet machen wir eine Cache-Wartung. Heute gehen wir allerdings den Weg einmal andersrum. Aha, Menschen mit Kindern. Wir haben ja schon angenommen, dass heute die Hölle los ist, aber es scheint sich zu bewahrheiten. Moin. Ja, so ist das nun mal. Aber du musst nicht jedem frohes Neues wünschen. Du kannst auch einfach stinkig in die Gegend gucken. Boah, das sind jetzt 3 Meter Hang. Und ich bin schon wieder so außer Atem. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man so fett ist. Hat schon wieder die Nächsten? Ja. Ich sag ja, heute sind die Leute mit ihren guten Vorsätzen dran. Jogger geht's. Ja, aber nicht nur Jogger. Die starteten ja schon letzten Monat. Nein, heute sind die Gutvorsatzleute dran. Direkt mal spazieren gehen. Also die, die es zumindest geschafft haben. Um das zeitlich einzuordnen, es ist jetzt 1.15 Uhr ungefähr, plus minus, nachmittags, also 13.15 Uhr. Und es ist T-Shirt-Wetter, 13, irgendwas Grad, die Sonne scheint, kaum Wind. Ich habe dezent eine Fleecejacke über T-Shirt an, Pulli hätte ich auch nicht anziehen können. Hätte ich die Fleecejacke nicht mehr zugekriegt. Irgendwie habe ich es wohl übertrieben zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, und ich hatte vorher schon zugelegt. Das ist schon richtig. Hallo. Hallo. Ja. lustige Menschen. Alle sind gut gelaunt. Keine Sorge, danke schön. Ja, ein sicherheitsbewusster älterer Herr weist eine Dame in der Gruppe, Stöcklerin von Beruf oder aus Hobby, darauf hin, dass sie doch achtsam sein sollte und damit nicht so rumwedeln, lachend, wie sie dabei war. Guck mal, von hierher zu gehen ist auch schön. Da sieht man mal den Ort so in Gehrichtung und am Horizont irgendwo Rauch aufsteigen. Ja, Lindler übers Stoppelfeld. Und offenbar ist heute der Bauernhof gar nicht so schlecht, also so laut. Dankeschön. Ja, falls diese Aufnahme eure Ohren erreicht, dann kann ich im Blog auch das passende Foto posten. Wir sind ja eigentlich ein eingespieltes Team. Das einzig Schadige ist ja, dass sie audiotechnisch nicht unbedingt immer mit auf die Aufnahme möchte. Also quasi gar nicht. Aber naja, das Leben ist ja noch lang. Vielleicht irgendwann. Man weiß es nicht. Da ist Luft nach oben, denke ich. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ach, die hören das eh nicht. Egal. Der Hochsitz am Baum ist immer noch da. Das ist eher ein Flugzeug. Oder ein Turbotrecker. Ah, Turbotrecker. Es war heute übrigens ein sehr entspanntes Herfahren. Es war quasi kein Plastik auf der Straße. Ansonsten hat man ja immer diese Spitzen der Raketen, die überall rumliegen, die dann über Wochen nicht weggemacht werden. Und die man sich sehr schön in die Reifen fahren kann, weil das ist halt spitzes Hartplastik und das hatte ich schon mal öfter im Profil. Ja, und da hatte man dieses Mal eigentlich überhaupt keine Sorge, weil so viel wurde ja nicht geschossen. Und aus diesen Batterien, die immer gern genommen werden, da ist sowas ja nicht drin. Könntest du noch eine Detailaufnahme oben von dem, vielleicht angezoomt von hier. Ach so, ich mach mal selber, ja. Siehst du, der hat da oben einen Bügel. Wenn der sich da hingesetzt hat, dann kann er den oberen Bügel nach vorne vor sich klappen. Und dann hat er da oben direkt A, eine Auflage fürs Gewehr und B, er fällt nicht nach vorne raus. Das ist wie so ein Sicherheitsbügel beim Fahrgeschäft irgendwo. Da kommen schon wieder Menschen. Hier ist richtig was los heute. Also ein befreundetes Kascha-Pärchen hat diese Runde original gemacht beim ersten Mal und sagte, es wären wahnsinnig viele Menschen da gewesen. Es wäre so viel los. Und ich sage, ich habe noch nie Menschen hier getroffen. Ein paar Stöckler, so dreimal gehen, zwei Leute oder so. Aber die meinte, hier wäre richtig was los. Aha. Ja. Moin. Theoretisch können wir doch jetzt den hier einfach durchgehen bis... Nee, wir gehen jetzt auch so rückwärts, wie wir gehen. Ah, wir gehen rückwärts, wie wir gehen. Klasse. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zwangsweise mehr Schritte gibt, wenn wir da vorne jetzt abknicken und da rein oder... Guck mal, das ist gerade schön beleuchtet. Mach mal von hier ein Foto, bitte, danke. So, und was sind das da für Blumen, die da unter der Bank wachsen? Das ist ja der Oberknaller. Boah, das ist gerade schönes Licht jetzt, ne? Leuchtet primstens. Das wirkt auch schön hier mit diesem Reifenmüll im Hintergrund vom Bauernhof auf dem Silo. Ach, guck mal, eine Großgruppe. 1, 2, 3, 4. Hier läuft ein Hund. 5, 6, 7, 8. 8 Menschen. Und ein Hund. Freilaufend. Auf diesen Wiesen. Wo der Bauer immer Schilder hinstellt. Das sind Wiesen für Nahrungsmittel und die Hunde nicht freilaufen lassen und schon gar nicht auf die Wiese kacken. Apropos Hunde. Dieses Silvester schien es ja fast so, als hätten alle Menschen bei uns im Ort ihre Hunde draußen angebunden. So um 0 Uhr. Damit die auch ja das Feuerwerk hören und dann rumkläffen können. Volle Begeisterung, weil das Hundegebell war quasi lauter als, also gefühlt lauter als das Feuerwerk. Irgendwas ist immer. Nein. Moin. Der Hund am Weidezaun. Schlechte Erfahrung, geht er da nicht mehr vorbei. Ja, kann ich verstehen. Aber das kann auch schon mal passieren, dass man sich halt einzieht. Und die haben hier sehr viele tiefe Wildschweinzäune. Und die haben halt ein bisschen mehr Power als die normalen für die Kuhwiese. Ist das jetzt neu, dass die da oben das Kreuz eingezäunt haben? Hatten wir das damals schon mit? Sicher? Ich muss mal die alten Fotos gucken. Also ich meine, als wir das neulich mal irgendwann im Winter fotografiert haben, da war da noch kein Zaun, aber ich kann mich irren. Das tue ich ja schon mal öfter. Guck mal, ein Mückenbrutgebiet. Tacke-tack, tacke-tack, tacke-tack, tacke-tack. Ja, so wie es aussieht, kommen die uns jetzt hinterher. Exit. Hier hat jemand Exit auf den Baum geschrieben. Fotografierst du das bitte? Das Exit. Ich bin mal gespannt, ob die Uhr durchhält. 17%. 16. Oh. Ja, hier liegen schon wieder 2 von diesen Dingern. Ich weiß nicht, ob das dieselben von letztem Mal waren. Wir machen jetzt mal einen anderen Shot. Letztes Mal haben wir ja die am Kreuz fotografiert und jetzt mal die hier oben. Ein kurzes Stück hinter der Stelle, wo wir die beiden Autos im Wald getroffen haben. Sprich, den einen Jäger, der meines Erachtens Mais anfütterte. Jetzt könnte man dann natürlich mal neuschieren gehen, wo diese Anfütterungsstelle ist, aber das wäre eine jagdliche Einrichtung und da habe ich ja nur gar nichts verloren. Denn da greift das Betretungsverbot und das ist dann höher anzusiedeln als die Freiheit, hier im Wald zu tun und zu lassen, was man möchte. Also Neugierde gilt da nicht. So, hier ist der Hochsitz. Aber ich sehe da nichts. Da ist das Fenster. Der wird nicht durch die Schonung schießen. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht gucken. Ich will da auch nichts vergrämen, weil nachher entgeht mir ja ein Braten. Wo gäbe es denn sowas? Aber naja, da unten ist halt der Wasserlauf. Und da rennen die Viecher halt nachts hin. Weil irgendwann hat man ja mal Durst. Ja, die werden ja wohl kaum hier runter. Aber hier, guck mal. Hier bricht das ganze Steinzeug raus. Oder hier ist ein Geocache. Was eigentlich nicht sein kann, weil hier keiner gelegt werden darf. Aber ansonsten läuft ja hier richtig Wasser runter, ne? Muss ja wohl. Oder es ist da oben ein Tier. Weißt du, das sieht... Aber das ist da vorne auch so ausgehöhlt. Nee, das fällt hier einfach nur raus. Das wird ausgeschwemmt. Und es sieht nicht so aus, als wäre hier ein Wechsel. Also die Viecher werden hier nicht den Abhang runterhüpfen. Wahrscheinlich hört es jetzt schon Rauschen. Das ist der Bach. Da wollen wir mal gucken. Also es hat ja quasi die ganze letzte Woche geregnet. Und hier ist es richtig nass. Jetzt sind wir hier noch nicht im richtigen Schlamm, aber das kommt noch auf dem Reststück vom Weg. Wir gehen ja heute halt andersrum. Da konnte beim letzten Mal der Schlamm an den Schuhen trocknen. Diesmal wird er frisch sein, wenn wir im Auto ankommen. Was ist das? Ein Klappsitz oder was? Offensichtlich. Sieht nach einem Klappsitz aus. Das hatten wir letzte Woche auch. Aber nee, hat man nicht fotografiert. Und das ist von der... Ja, klappt da runter, setzt er sich hier hin, hat ein einwandfreies Schussfeld unten auf dem Bach. So, so. Jetzt kommt die Sauerbraten-Fraktion. Nee, ich gebe auf die, weil ich hier weiter aus dem Weg gehen kann. Ein frohes neues Jahr. Auch so, danke. Gucken wir mal eben da das Wässerchen an. Voll der Schlamm, ey. Hoffentlich mache ich hier keinen Abflug. Idyllisch. Und genau da oben ist der Klappsitz. Kommen die nächsten. Ja. Ja, hier geht's richtig ab. Gut, wären wir genau in die andere Richtung gegangen, hätten wir die fast nicht getroffen. Weil dann wären wir hinter den hergegangen. Moin. Guck, hier ist ein Wechsel. Hier kommen sie runter. Und dann da, hier auch. So, da oben aus der Dickung raus. Aber das ist echt der Hammer. Guck dir das an. Wenn die hier als Rotte kommen, die kommen, da ist ja alle 5 bis 10 Meter, kommt hier ein Wechsel aus dem Wald. Entweder die nehmen jedes Mal einen etwas anderen Weg oder die laufen da parallel. In Mengen. Müsste man mal eine Wildkamera hinhängen. Tja, und so ging das dann weiter. Wir spazierten über Wege, nasse Wege, steinige Wege, trockene Wege. Ich ächzte, ich keuchte. Und irgendwann kamen wir an Station 3 an, beziehungsweise dort, wo Station 3 des Geocaches liegen sollte und wo wir eine Ersatzdose hinlegten. Was natürlich ein Problem ist, aber das können die Leute sehen. Da sind 2 Hochsitze und das ist ganz einwandfrei Schussrichtung hier runter. Aber die Hochsitze haben Klappen vor den Schießscharten. Insofern kann der Cacher ja sehen, dass da was abgeht. Und hier soll ja nachts ohnehin nicht gecached werden. Insofern sehe ich da erstmal kein Problem. Hilft nur nichts. Gibt halt sehr viele Cacher, die ja, sich einen Scheiß dran halten. Ich würde hier vorschlagen. Ja, da vorne, da hast du den Baumstumpf, da liegt sowieso eine Scheibe zwischen. Könnte man gut nehmen. Hältst du das fest, ohne es zuzumachen? Ja. Ich halte es nur fest. Genauigkeit des Beispiels. speichern. Boah, ich öl wie ein Tier. Das bisschen Gelände hier, das macht mich so fertig. Und dann ist hier kein bisschen Wind. Und diese warme Fließjacke und überhaupt. Ich fühle mich, als käme ich aus der Badewanne oder aus der Sauna. Ich habe die Cap abgenommen und die Brille beschlägt, weil meine Augen so viel Feuchtigkeit absondern. Und es ist kein Weinen, das ist zum Heulen. Ihr merkt die Ironie in der ganzen Geschichte. Speichern. So, und jetzt suchen wir nochmal den echten Wegpunkt, den wir hier mal irgendwann hatten. 36 Meter. Da sind wir mal gespannt. Hier ist eine Konservendose, eine verrottete. Ja, sowas in der Richtung 30 Meter. 21 Meter. Meter, Mückenbrutgebiet, Schlammloch, 10 Meter, 10 Meter. Boah, das ist ja nicht witzig, hierher zu gehen. Aber echt, ohne Ende Spinnen. Bitte? Neblig. 10 Meter. 8 Meter. Sag bloß, das ist der, an dem da die Bäume lehnen. Nein, so weit, war weit hier unten. Ja, aber nicht übers Totholz. Ja, gut, aber. Da bricht man sich die Knochen. Nee, das lassen wir lieber. Da suche ich jetzt noch nicht. Nee, das war hier so. Ja, da brauchen wir mal irgendwann stark. Also ich meine, klar, hier kann einer drunter sein. Da vorne auch. Aber ich sei bloß vorsichtig, wenn du hier suchst. Weil wie gesagt, das ist Totholz. Mhm. Und näher 8 Meter, das ist weiter da oben dann. Noch ein Stück nach da. Wie gesagt, hier kannst du dir so die Knochen brechen. Du musst nur einmal das Gleichgewicht verlieren und mit den Beinen zwischen dem Holz sein. Und ich trage dich hier nicht raus. Nee, ich habe an mir schon genug zu tragen. Weißt du? Nee. Dein Akku ist schwach. Er sagt jetzt 11 Meter. Dann wieder 12 in die andere. Ist da wahrscheinlich da, wo die Äste rausgucken, keine Ahnung. So, jetzt muss ich erstmal einen vernünftigen Weg suchen, wie ich hier rauskomme ohne mir. Also ich bin so unsicher geworden, was die Trittsicherheit angeht, auf so einem Scheiß. Das mache ich nur noch mit Trekkingstock. Und den habe ich jetzt nicht mit. Ja. Alt und fett. Super Kombi. Demnächst nur noch mit dem Rollator im Wald. Ich sehe das schon. Dann alle 10 Meter erstmal hinsetzen. Hechel. Guck mal hier das. Dieses Huf. Ja. Das ist so ein irgendwie wie so ein Noppenteil. Ja, die haben so Schuhe, Mann. Ja. Das ist so eine Art Schuh. Die beiden anderen haben das nicht. Aber einer, das ist mir schon unten aufgefallen, wo wir dem begegnet sind, die hatten so ein Geriffel in dem Hufabdruck. Trekkingschuhe für Pferdehufe ist der Knaller. Der nächste Schwung, Menschen. Moin. Moin. Das sind Holländer. Das kannst du am Tonfall hören. Und wie die geredet haben. Holländer. oder Niederländer. Ja, finden sie halt nichts. Oder sie sagen, die Dose 3, die ist aber ziemlich im Off. Ja, wissen wir. Liegt ja auch gerade frisch woanders. Und jetzt machst du einen Korrekturfaktor bei dir in die Station 2 oder was? Moin. Guten Tag. Wenn wir von irgendwo teilen. Ach so. Wenn die Station 3 errechnet haben, teilen die zu 3a, nenne ich es im Listing. Okay. Ja, es geht auch. Errechne Station 3, begib dich nicht dorthin, genau. sondern peile im Vorfeld von der errechneten Position. Ja. Die müssen nämlich auch mit der Koordinate von 3 ja, die 4 errechnen und nicht mit der Ersatz 3. Ja. Deswegen will ich nichts korrigiert haben, die sollen mit 3 weitermachen. Gut. Das muss nur klar kommuniziert werden. Ja. Aber das ist ja kein Problem, das klar zu kommunizieren. Lege ich vertrauensvoll in deine Hände. Die deutsche Sprache ist dazu in der Lage, jede Situation unmissverständlich darlegen zu können. Bitte aber kein ganz grobes Beamtendeutsch. Wenn man die richtigen Worte findet. Möchtest du es in leichter Sprache haben? Oder lieber so, wie ich immer rede? Dann versteht ja keiner. Ach so, stimmt. Mittel bis leicht sozusagen. In mittelleichter Sprache. Ja, genau. Oder in leicht mittlerer Sprache. Leicht mittlerer Sprache, bitte. Oh. Können wir mal eben cutten und ich stelle dir eine Frage, die von dem TB-Hotel in Linden. Bitte schneiden, bitte schneiden. Bitte schneiden. Wie heißt das? Sagen Esel und Teddy, also der Teddy sagt das immer. So, jetzt gehen wir den Weg, den man ungern runtergeht, weil er so gefährlich ist, hoch. Und ja, Frau hat mir davon abgeraten. Ich mache langsam. Ihr hört das an meiner Schrittfrequenz. Trotzdem werde ich halb tot oben ankommen. Durchgeölt, hechelnd, dehydriert und überhitzt. Damals, als wir den Cache gelegt haben, sind wir auch so rum hier hochgegangen und ja, ich erinnere mich, das fiel mir wesentlich leichter. Mann, Mann, Mann. Der Hund wäre jetzt gut. So an der Leine, 4-Pfoten-Antrieb. Könnte er mich hier hochziehen mit seinem Brustgeschirr. Ja, die Holde überholt mich. Gemsen gleich. Der hätte ich ein Brustgeschirr. Ach. Bescheuerte Idee. Ach ja. Ich hatte auch meine Oberschenkelmuskulatur. Damals. Lang ist's her. Kennen die nicht. Was? Und ab morgen bald. Kennen die nicht. Wer? Ja, die. Ah. Ich will schreiben. Sag keine Namen. Die Geschichte nicht oder den Cash nicht? Hallo. Moin. Auch so, danke. Boah, ist mir warm, ey. Das ist der extreme Nachteil an dieser Fließjacke. Man kann sie nicht hochkrempeln. Die ist unten einfach zu eng. Keine flexiblen Bündchen. Das ist Mist. Sehr ärgerlich. Da hat die Firma mit dem großen Laufvogel überhaupt nicht nachgedacht. Man kann ja nicht einfach hingehen und Jacken für übergewichtige große Männer basteln und dann kriegen die nicht mal die Ärmel hochgeschoben. Ich bitte. Ah, jetzt kommt einer mit dem Fahrrad. Wird immer besser. Moin. Super Idee. Aber dann trägt das halt gleich über den Baum, der über dem Weg liegt. Und es ist nicht das erste Fahrrad heute. Oder er macht die Runde mehrfach, weil hier sind schon einige eingefahrene Spuren. Die sehen relativ frisch aus. Von dir? Das könnte natürlich sein, dass ich da in die Nähe einen Radhaken hingelegt habe. Ja, das ist sogar möglich. Guck doch einfach. Du musst doch nur die Karte aufrufen und dann siehst du doch mit der App, was da liegt. C-Nummer bitte. Du kannst einfach eine Karte aufmachen. Ja, aber das ist gut möglich. Weil wegen Wirtschaft zur Linden. Ja, ich glaube, das könnte der Radhaken sein, oder? Da gibt es mehrere. Deswegen, einer liegt in Schmitzhöhe. Also ist es entweder Baum oder Hut oder Bast. Trecker ist weg. Guck mal, da scharrt ein Huhn. Ein Huhn scharrt im Sägemehl des abgesägten Baums. Und noch ein Huhn. Ja, da ist auch eine Laufente, guck mal. Ich verrate den Leuten keine Lösung. Die müssen mir sagen, was sie haben. Und ich sag ihnen dann, was sie vielleicht nicht bedacht haben. Frag sie doch mal, ob sie Baum und Hut schon haben. Oder sie sollen sich mal, ich glaube, den irgendwie war einer da, da habe ich geschrieben, dass man die in einer Reihenfolge machen sollte. Kannst du mal alle meine Caches zusammensuchen? Ja. Antworten heißt, glaube ich, einer. Geocaching. Traveling Jack. Ich kann nicht so suchen. Geotour, nee, kann ich nicht. Du könntest vielleicht auf ein Listing gehen und dann einfach meinen auf eins meiner Listing gehen und dann meinen Namen anklicken. Vielleicht kommt es dann auf mein Profil. Gut. Wo ist denn eins von deinen? Da sind ja viele. Das müsste deiner sein. Da haben wir den Jack versteckt. Nee, geht nicht. Ja, dann ruf doch mal die Geocaching-App auf, damit müsste es doch klappen. Es ist ja die Geocaching-App. Dann ruf mal CGO auf, damit müsste es doch klappen. Da bin ich im Moment nicht angemeldet. Weil der liegt nämlich nicht hier. Der müsste bei Geocache und 26. So, was willst du jetzt haben? Antworten. Bonus. Nö. Dann nehmen wir mal das verlorene Kapitel, aber ich glaube, das ist es nicht. Also die müssen sich mal die Kapitel 6 und 7, die Listings, durchlesen. Oder das Listing durchlesen, was ich jetzt auf habe und die Caches in der Reihenfolge machen. Aber ohne Baum geht nichts. Eigentlich, bis auf einen. Ja, ich hatte ja geschrieben, wo sie Baum oder Hut schon. Sie sind nicht mehr witzig, da kommen wir überall nicht weiter. Ja, aber das ist das Problem. Aber die weiß nicht, dass du und ich. Doch, doch. Aha. Deswegen, ja. Moin. Auch so, danke. Ich habe gefragt, ob wir Caches hier in Lindler liegen hätten. Da haben die unsere Namen gesagt. Und dann kam, Aha. So. Ja, dann. Ja. Kommt beim Krieg der Knöpfe nicht weiter? Und bei dem man. Da ist er in Linden nicht. Ja, wer vielleicht musste da irgendwann vor 2008 angefangen haben. Aber wie war der Krieg der Knöpfe, können wir gerne mal zusammen. Kreuzblick könnte sie mal versuchen. Das meinte ich ja mit dem, dass der das vielleicht mal mit dem Reiterhaken. Nee, unser Kreuzblick, der ist ja. Also ich bin fertig. Nee, hier der Kreuzblick, der ist ja der hier unten. Und da sind Tradi. Das sind Tradi. Ja. Holler Kreuz. Nee. Also beim Holler Kreuz sollte es mich wundern, wenn die Dose da ist, wo sie hingehört. Aber weil die wandert immer, sucht ja auch keiner. Wenn die Leute irgendwie ein bisschen mehr Mut zum DNF hätten und einfach schreiben, warum es ein DNF war, von mir aus auch immer, nach 10 Minuten hatte ich keinen Bock mehr, auch okay. Aber sie sollen es halt einfach schreiben. Und das war ganz früher einfach anders. Da haben die Leute noch DNFs geschrieben. Oder ich werte das alles noch ein bisschen verklärt oder sehe die Vergangenheit durch so eine rosarote Brille, wo ich dachte so, bei den Anfängen des Geocachings war alles besser. Da hat man auch, aber da hast du halt Owner angeschrieben, wenn du nicht weiterkamst, und die haben dir dann so einen Hint gegeben. Nicht direkt so die Komplettlösung verraten, und ja, wenn du dann was nicht gefunden hast, dann bist du halt nochmal hingegangen. Guck mal, die Teppiche sind immer noch da. Ja. War noch kein Sperrmüll. Du hast nicht zufällig ein bisschen Kresse in der Tasche? Weil wenn man auf diese Teppiche ein bisschen Kresse streuen würden, ja, ich gebe es ja zu, ich habe gestern, also unser Silvester war, ich guckte so nach dem leckeren Vollfressen die Fernsehkanäle durch, und das Einzige, was mich außer Musik ansprach, war Bitte nicht nachmachen mit Boning und Hohecker. Jo, und dann haben wir eben das geguckt, binge-technisch. Und da haben die halt in einem Zimmer Wände und Boden und alles nass gemacht und Kresse ausgestreut. Und nach 6 Tagen wuchs da alles schön. Das war schon toll. Und wenn man das auf diesem Teppich macht, gehen die Wurzeln durch die ersten Teppichschichten durch und alles wächst und die Natur holt sich alles wieder. Ach ja, jetzt hat auch noch einer vor dir geparkt. Oder ein Nee. So ging dann in etwa unser Schrittieren zu Ende. Ich bin im Anschluss nochmal in die Kapelle gegangen, beziehungsweise Frau hat mich zur Kapelle gefahren, da bin ich reingegangen und wollte eine Kerze aufstellen. Und ich hatte auch diesmal Geld dabei, um weitere Kerzen, Teelichter, die da in diesem Vorrat waren, gegebenenfalls zu erwerben. Doch dieses Mal war das Feuerzeug weg. Oder die Streichhölzer. Es war halt da nix. Bis auf ein paar brennende Kerzen. Da musste ich mich mit denen behelfen. So Kerze an Kerze anzünden ist auch nicht so doll, gerade wenn du ein Grablicht hast, wo der doch ziemlich tief liegt. Naja. Aber es hat dann am Schluss noch geklappt und ich wurde dann fertig und wir konnten ganz entspannt nach Hause fahren. Und weil das noch langweiliger gewesen wäre als das Schrittieren an sich, lasse ich es ganz einfach mal weg. Aber als wir dann zu Hause waren, haben wir wie üblich ein Käffchen getrunken, so, das machen wir dann schon mal gerne, zum Runterkommen, damit ich auch trocknen kann, weil ich bin ja dann immer furchtbar verölt. Und während wir uns so das Käffchen tranken und unterhielten, schaute ich so auf den Küchenkranz der Oberschränke, auf den Rollokasten und dachte so bei mir, wenn wir diesen Kranz entfernen, dann können wir die Oberschränke gegebenenfalls um die 10 cm höher hängen. Ja, und das kam meiner Holden ziemlich entgegen Und so sieht es wohl so aus, dass das Projekt dahingehend erweitert wird, dass wir die Oberschränke noch umhängen. Dazu müssen sie natürlich erstmal ausräumen und dann müssen sie natürlich innen ausgewaschen werden und ach, und das ist dann alles wieder ziemlich lästig. Aber dann ist der Kranz weg, die Schränke sind was höher, man hat mehr Platz, eventuell nochmal irgendwo was hinzustellen. Also das hätte schon diverse Vorteile. Als wir den Gedanken dann durch hatten und eigentlich für uns feststand, das machen wir so, fiel mir auf, dass die Steckdosen, in dem die Unterbeleuchtung, die Dunstabzugshaube und noch andere Teile eingesteckt waren, dummerweise keine 10 cm oberhalb der Schränke sind. Es ist weniger, was bedeutet, dass ich gegebenenfalls auch die Steckdosen noch umhängen muss, sprich, die kommen dann was höher. Und ich schätze, wenn wir das alles gemacht haben, ist diese Woche dann auch rum. Naja, die Woche, nicht das Jahr. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 75 vom 7.01.2022. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne per Audio, Brief, Karte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_kad entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.